So viele Worte begleiteten uns damals. Dieses verliebte Pulsieren, das unfruchtbar fiel und im Sand sich auflöste. Der Brief, den ich einem Freund schrieb, als er mich nach einem Streit verließ. Mein Elan am Abend, deine Grenzen zu bedenken, meine Zärtlichkeit. Die Sehnsucht nach deinen Verfahren, die mich dazu brachte, über meine Flucht nachzudenken. Und die Liebe, das Geschenk eines Babys, das schon starb. Die Kiste mit Seilen an meinen Schultern, in der ich manchmal auf meine Freundin setzte, um sie wahnsinnig über den Bürgersteig zu tragen. Die unermessliche Schwere ihres reglosen Körpers, eine Flut, die mich an scharfe Riffe warf. Begleiteten uns damals. Dieses verliebte Pulsieren, das uns fruchtbar fiel und im Sand sich auflöste. Der Brief, den ich einem Freund schrieb, als er mich nach einem Streit verließ. Mein Elan am Abend, deine Grenzen zu bedenken, meine Zärtlichkeit. Die Sehnsucht nach deinen Vorfahren, die mich dazu brachte, über meine Flucht nachzudenken. Und die Liebe, das Geschenk eines Babys, das schon starb. Die Kiste mit Seilen an meinen Schultern, in der ich manchmal auf meine Freundin setzte, um sie wahnsinnig über den Bürgersteig zu tragen. Die unermessliche Schwere ihres reglosen Körpers, eine Flut, die mich an scharfe Riffe warf.